In den Bestattungen manifestierten sich Jenseitsvorstellungen, lautete die Annahme. Und da schon die Neandertaler ihre Toten begruben, scheint der Homo sapiens nicht die einzig religiöse Spezies auf diesem Planeten gewesen zu sein. Doch diese Fixierung auf Tod und Jenseits ist sehr dem modernen, christlich geprägten Verständnis von Religion geschuldet, das in die Tiefen der Zeit zurückprojiziert wird. In unserem Fall hilft das nicht wirklich weiter. Zu allem Überfluss finden wir uns einmal mehr mit einem schwer definierbaren Phänomen konfrontiert, was unsere Ermittlungen nicht einfacher macht. Studierende der Religionswissenschaften hören es im ersten Semester. Bereits vor über 100 Jahren listete der Religionspsychologe James H. Leuba gut 50 verschiedene Definitionen von Religion auf. Heute ist die Zahl um ein Vielfaches höher. Bemerkenswerterweise existiert in vielen Kulturen und Epochen kein entsprechender Begriff. Gerade viele heutige Jäger und Sammler kennen keine Vorstellung von Religion. Entsprechend gibt es Stimmen, die vorschlagen, ganz auf eine Definition zu verzichten. Dass zudem der Begriff Spiritualität mit Macht in die Debatte drängt, verwirrt die Lage noch mehr. Ist das ein kaum weniger schillernder Begriff, der zudem stark polarisiert? Was also tun? Wie sollen wir die Eigenheiten unserer Heldin erkunden, die eine Expertin in etwas war, das sich gar nicht genau beschreiben lässt? Wir werden uns deshalb aus verschiedenen Perspektiven jenen Phänomenen zuwenden, die landläufig als Religion bezeichnet werden. Zunächst aus der Perspektive der evolutionären Anthropologie, dann aus jener der Ethnographie, um mit diesem Wissen in die Archäologie einzutauchen. Wir hoffen, unserer spirituellen Virtuosin, die sie zu sein scheint, ein ganzes Stück näher zu kommen.